Kundgabennummer 6752 vom 2.2.1957. Der rechte Weg, der rechte Führer. Betretet alle den Pfad, der zur Höhe führt. Er ist schmal und unwegsam, aber die Hindernisse sind zu überwinden, wenn ihr euch einem guten Führer anvertraut, der den Weg kennt, der euch an allen Hindernissen und Klippen vorbeiführen wird, mit sicherer Hand, und er auch den kürzesten Weg wählt zum Ziel. Lasset euch nicht schrecken von den Mühen und Strapazen, die vor euch liegen, denn auch dazu wird euch euer Führer Kraft geben, und ihr werdet alle mühelos überwinden und auch den Weg nicht mehr so steil und unpassierbar empfinden, wie ihr anfangs glaubtet. Und schaut ihr zurück, dann erscheint es euch wie ein Kinderspiel, und ihr rufet auch euren Mitmenschen zu, jenen Weg zu wählen, der euch ans Ziel brachte. Das Ziel aber ist die Pforte in das Lichtreich, die für euch geöffnet ist, die ihr diesen schmalen Pfad zur Höhe gegangen seid. Und also müsstet ihr alles Schwere in eurem Erdenleben, alle Schicksalsschläge, Not, Krankheit und Fehlschläge ansehen als solche Hindernisse, die euch immer wieder den Weg zur Höhe verbauen und die ihr tapfer überwinden müsstet, aber nicht sie fliehen und euch auf Nebenwege verirren, die euch scheinbar leichter dünken, denn diese führen weit weg vom rechten Ziel. Nehmet also alles in Kauf, was euch das Erdenleben auch an Schwierigkeiten bietet. Er bittet euch Kraft, wendet euch an den rechten Führer und seid gewiss, dass ihr sie überwinden werdet, weil euch der Führer hilft und dessen Hilfe immer Garantie ist zum Erreichen des Zieles. Ein ebener Weg erfordert keine Kraftanstrengung, aber ihr bleibt auch ständig auf gleicher Stufe stehen. Doch ihr solltet die Höhe erreichen. Oben ist eure Seligkeit, denn ihr befindet euch noch unten, wo das Reich des Unseligen ist, aus dem ihr emporsteigen solltet, um selig sein zu können. Also müsstet ihr auch Kraft anwenden und darum einem kraftvollen Führer euch anvertrauen. Und hat er erst einmal die Führung übernommen, dann werdet ihr gleichsam getragen zur Höhe. Denn schon euer Wille, die Höhe zu erreichen, ist Kraft, die euren Aufstieg bewerkstelligt. Darum soll euch immer ein mühevolles, beschwerliches Erdenleben ein Beweis sein, dass ihr auf dem Weg zur Höhe euch befindet, wohingegen ihr Gefahr laufet, abgewichen zu sein, wenn das Leben von euch keinerlei Kraftanstrengung fordert. Ihr müsstet dabei nicht nur an körperliche Kraftanstrengungen denken, sondern vielmehr an jene Kraft, die ein Überwinden von Leiden und Nöten aller Art erfordert. Denn ihr müsstet stille werden in allen Prüfungen, die euch beschieden sind. Und auch dieses Stille werden, dieses in Ergebung tragen, erfordert Kraft, die ihr aus eurem Glauben und eurer Liebe schöpfen dürfet. Ein Leid geduldig tragen ist auch ein Überwinden der Hindernisse auf dem Weg nach oben, indem ihr ergeben auf euch nehmet, was eurer Seele zum Heile gereichet, die nun immer leichter wird, wenn sie ihre Schlacken abstoßen kann und nun auch der Aufstieg ihr immer leichter fällt. Es gibt nur eines für euch, dem göttlichen Führer Jesus Christus euch vollgläubig anzuvertrauen, dass er die Führung übernimmt und dass ihr nun ihm bedenkenlos folget, wie und wo er euch auch führet. Und ist es über Leid und Not, dann weiß er auch, dass dieser Weg für euch Erfolg einträgt, dass er der rechte und kürzeste Weg ist für euch. Und dann müsstet ihr ohne Widerspruch ihn zu gehen bereit sein. Und ihr werdet es nicht bereuen, euch seiner Führung anvertraut zu haben. Bittet nur um Kraft, allen Widerständen gewachsen zu sein. Aber bittet nicht um Abwendung dieser, denn euer Führer steht euch stets zur Seite und er stützt euch und leistet euch Hilfestellung, wo sich euch Hindernisse in den Weg stellen. Und jede Überwindung solcher Hindernisse bedeutet die sichere Entfernung von der Tiefe und immer leichter wird euch der Aufstieg werden, je fester ihr vertraut auf die Hilfe Jesu Christi, dass er euch die Pforte erschließet, die in das Lichtreich führt. Amen.